Wie ist das denn überhaupt? Ich habe das gesehen. Das heißt, Harald sagte ja, wir müssen bis dahin Schatzordnung haben und so weiter. Kann man die ohne weiteres Kupfer irgendwo? Ja, aber das wäre wahnsinnig, wenn man dann selber kriegt. Ich sagen. Aber den Film habe ich noch mal. Das ist wahnsinnig. Also ich glaube, dass... Ich weiß nicht, weil du Kind alles überlassen hast, weil haben ja auch Sorgen. Ich meinst du euch schon, was ich wollte? Ja, und die andere Geschichte, weiß ich nicht, muss man den nochmal vorbereiten, weil wir hatten gesagt, wir wollten uns darüber unterhalten, welche Aufgaben dann entweder... Entweder Marcel, ja, Büropiraten oder Kreisvorstand. Ja, ich denke mal, also Harald ist mit einem Punkt recht, also an dem Kreisverband. Also das, was trotz meines absolut großen Kreisverband bin ich, sehe ich das im Moment bei der Personaldecke tatsächlich so, dass wir das mit dem Kreisverband tatsächlich auf die, wenn man das machen wollte, auf die nachfolgende Kreismitgliederversammlung verschieben sollen. Ja, nur meine persönliche Meinung, wir werden ja am 9.9. darüber abstimmen, ob es ein KV gibt oder nicht. Weil wir dann überlegen, welche Büropiraten brauchen wir. Wir brauchen Pressepiraten. Dann brauchen wir so einen Verwaltungsbüropiraten, der eben mit den Mitgliedersachen kümmert. Und natürlich auch. Also sowas wie Geschäftsführer, sowas, der sich um solche Sachen kümmert. Also der sich um die Aufgaben einer Geschäftsführung sowas, das ist ja Verwaltung. Ich würde dann Verwaltung nennen. Ne? Dann ich würde aber gerne schon tatsächlich drei Büropiraten benennen, auf jeden Fall. Auch einfach, damit auch ganz klar ist, dass da drei Leute sind, die dann arbeiten. Wir haben im Vorfeld schon besprochen, so wie letzte Woche. Ich habe es auch bekundet und auch geschrieben, dass man gerade ihr, Harald, du, da nicht für alles zuständig sein könnt. Aber wenn Harald da nicht dann mal eben gesagt hätte, halt stopp, Kinder, ist unser Termin, 9.9., der kommt uns langsam, der geht uns in die Hose, weil wir müssen ja Ladungsfristen einhalten und so weiter. Für sowas muss man einen Büropiraten haben. Der hat sowas, ne, Outlook wieder, Serienlicht schreibt und so. Ja. Und 10. Heute haben wir den 10. Morgen haben wir den 10. Heute ist der 9. Morgen ist der 10. Jetzt hat jemand eine Einladung bekommen? Ich habe noch keine. Nein. Weder per Mail noch per Post. Nur, wie gesagt. Ja, warte mal. Da muss. Hat das schon wieder gefrisst, der Band war? Nicht gerade danach. Bis zum 9. September. Guck mal in den Kalender. 4 Wochen. Morgen geht das. Bis Montag muss die raus. Glaube ich. August oder 31 Tage. Kalender 9.9. ist davon, ne? Mhm. 9.9. müsste noch passen, ja? Bis Sonntag. 1, 2, 3. Also bis Sonntag muss die Einladung angekommen sein. Ich schicke eine per Rundmail erstmal. Jetzt hat Bauer Jupp gerade nicht zu. Ich hatte ihn übrigens angeschrieben schon mal und gebeten, mir von dem Twitter-Account meine Zugangsdaten zu geben. Hat die sonst? Habe ich gelesen. Ne? Der hatte Tim oder so? Tim? Aber kriege ich noch raus. Tim hatte die und der hatte in der Mammelsitzung. Ja, Bauer antwortet mir auch nicht auf meine E-Mails. Vielleicht kannst du. Der hatte nämlich in der Sitzung darüber gesprochen, ja, wo wir nur so relativ wenig waren. Und da sagte er, ob er die noch irgendeinem geben müsste, diese Zugangsdaten. Und daraufhin hat Bauer Jupp gesagt, der braucht er nicht, weil er hätte die ja. Und ich bin mal mit drin. Ich schreibe gleich dem an. Infostand, wie kommen wir da ran? Ich habe zwar noch ein ganzes Plakat, und Flyer und so, habe ich noch genug. Bauer Jupp hat den Infostand. Müssen wir einfach die Nummer von dem? Er hat gesagt, die könnte man von jederzeit von dem Training, auch wenn er nicht da wäre und so weiter. Das hat er irgendwie. Da gehe ich davon aus. Ich weiß halt nur nicht, warum man mir die Zugangsdaten. Er hat auch schon mal gesagt, er wäre die Meinung, das sollten nicht so viele haben. Ich glaube, hast du die. War dann damals egal. Hast du die Nummer von Bauer? Ja, werde sie dir jetzt nicht geben. Achso, ich habe die von Christian Grevling, habe ich den. Dann würde ich dich bitten, schreib bei euch irgendwie eine E-Mail. Ja, mach ich. Hast du die Telefonnummer von Tim? Ja. Kannst du ihn vielleicht anrufen? Tim, ja. Ja, jetzt ist es ziemlich spät. Ich würde den gerne. Er fragt sich nämlich danach, ob die einer haben will. Ja, aber würde ich jetzt nicht immer. Ja, da hast du recht. Also, ich kann ja auch bei ihm anmelden. Na, kannst du auch machen. Mir ist das egal. Ich kann ja auch parallel. Ja, mach mal. Nur nichts. Ich mach mal. Zugangsdaten. Tim. Ich kümmere mich nächste Woche erstmal um einen Termin. Mhm. Und dann können wir mit dem Pavillon immer noch. Wenn ich noch Werbe macht, die haben, so habe ich noch irgendwo eine Halle stehen. Vollzeuge, Kugelschreiber. Ein Sticker. Ich finde mich schade, dass wir das eigentlich.